ertrage deinen selbstgewählten Wochenstress. Trink dein Blut vom Handgelenk und esse dein bittersüß Erbrochenes. Trost, wo nicht zu trösten war. Wut, wo Wut berechtigt ist. Grün lackiert und sonnenklar. Schwarz schattiert und ungewiss. Der Abend bricht ein und dreht sich im Kreis. Löscht den Lichtschein und schwärzt graues Weiß. Ego-manisch, depressiv.